Seth Morley findet heraus, dass sein Verwalter all das verändert hat, woran er glaubt. Seth Morley schnitt bedächtig den Gruyère auf seinem Teller und verkündete dabei: Ich gehe fort. Mit dem Messer hob er ein dickes, keilförmiges Stück Käse auf und führte es zum Mund. Morgen Abend. Das Tekel-Ufasin-Kibbutz kriegt mich nie wieder zu sehen. Er grinste triumphierend. Fred Gossim, der Chefingenieur der Siedlung, schien für diese Freude nur wenig Verständnis zu haben. Er legte seine Stirn in tiefe Falten. Seine Missbilligung erfüllte den Büroraum. Mary Morley sagte ruhig: Mein Mann hat bereits vor 8 Jahren um diese Versetzung nachgesucht. Wir hatten nie die Absicht, hier zu bleiben. Das wussten sie. Und wir gehen auch, stotterte Michael Niemand aufgeregt. Das habt ihr davon, dass ihr einen erstklassigen Meeresbiologen hierher gelockt habt und ihn in diesem gottverdammten Steinbruch arbeiten lasst. Uns steht das bis hierher. Er stieß seine etwas klein geratene Frau Claire an. Stimmt doch, oder? Da es auf diesem Planeten weder Meere noch Seen gibt, sehe ich nicht, wie wir einen Meeresbiologen adäquat beschäftigen sollten, erwiderte Gossim gereizt. Sie haben aber vor 8 Jahren ausdrücklich einen Meeresbiologen angefordert, bemerkte Mary. Es war also Ihr Fehler. Gossims Miene verfinsterte sich noch mehr. Aber hier ist doch eure Heimat. Wir alle. Seine Geste schloss die an der Tür stehende Gruppe von Kibbutzleuten mit ein. Haben das hier gemeinsam aufgebaut. Nun, der Käse hier ist jedenfalls schauderhaft, sagte Seth Morley. Kein Wunder. Diese Quarkkipp, diese ziegenähnlichen Kreaturen, die wie die Unterwäsche des Formenzerstörers riechen, können eben nichts Genießbares liefern. Was werd ich froh sein, sie samt ihrem Käse los zu sein. Er schnitt sich ein zweites Stück von dem teuren, da importierten Gruyère ab. Dann wandte er sich den Niemands zu. Ihr könnt gar nicht mitkommen. Erstens, nach unseren Instruktionen sollen wir mit einer Einwegkapsel reisen. Zweitens, in einer Kapsel haben nur 2 Leute Platz. Ihr seid also genau 2 Leute zu viel. Wir nehmen eine eigene Kapsel, erwiderte Michael Niemand. Ihr habt weder Instruktionen noch die Genehmigung, nach Delmark O zu gehen, murmelte Morley den Mund voll Käse. Ihr wollt uns also nicht dabei haben? Niemand will euch dabei haben, meldete sich Gossim wieder. Meiner Ansicht nach wären wir ohne euch besser dran. Aber dass die Morleys für ein derart sinnloses Unternehmen hier weggeholt werden, Morley musterte ihn. Unser Auftrag wird also a priori als sinnlos bezeichnet? Ach, es handelt sich doch nur um eine Art Versuchsprojekt, soweit ich das feststellen kann. Ein ziemlich kleines außerdem. Bloß 13 oder 14 Leute. Ihr werdet euch dabei vorkommen, wie in der Anfangszeit von Tekel Ufasin. Wollt ihr wirklich noch einmal eine solche Aufbauarbeit mitmachen? Wisst ihr nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben, um an die 100 tüchtige Mitarbeiter zusammenzubekommen? Und da Sie schon den Formenzerstörer erwähnten, Ihre schäbige Desertion ist der Form unserer Gemeinschaft äußerst abträglich. Und Tekel Ufasin meiner, sagte Morley mehr zu sich selbst. Er spürte, wie seine Zuversicht zu bröckeln begann. Gossim und sein Gerede waren nicht ohne Wirkung. Der Chefingenieur konnte seit jeher gut mit Worten umgehen, was bei einem Ingenieur eigentlich überraschend war. Vor allem damit hatte er sie all die Jahre bei der Stange gehalten. Aber zumindest für die Morleys hatten diese Worte ihre Überzeugungskraft verloren. Oder etwa nicht? Irgendwo war da noch ein nagender Zweifel, dass der behäbige, dunkeläugige Ingenieur vielleicht doch recht haben könnte. Nein, wir werden fortgehen, dachte Morley. Am Anfang war die Tat, wie Goethe im Faust geschrieben hat. Die Tat und nicht das Wort. Eine prophetische Vorwegnahme der Existenzialisten des 20. Jahrhunderts. Gossim sah ihn nun mit finsterem Blick an. Ich habe nur Verachtung für ihr Verhalten. Ganz meinerseits, gab Morley zurück. Na, jetzt seid ihr ja wohl quitt, sagte Michael Niemand. Wenn Sie es doch nur einsehen würden, Gossim. Sie können uns nicht zum Bleiben zwingen. Keinen von uns. Wutentbrannt stürmte Gossim zur Tür, drängte sich durch die dort Stehenden und verschwand. Im Raum breitete sich Stille aus. Seth Morley atmete auf. Diese Streitereien ermüden dich, sagte seine Frau zu ihm. Ja, insbesondere mit Gossim. Ich bin schon von diesem einen Streit erschöpft. Gar nicht zu reden von den zahllosen anderen in den 8 Jahren hier. Wie auch immer, ich suche uns jetzt eine Kapsel aus. Morley stand auf, verließ das Büro und trat hinaus in die Mittagssonne.